Das Wort Jahwes, das an Hosea, den Sohn Beeres, erging, zur Zeit der judäischen Könige Usia, Ahas und Hiskia und zur Zeit des israelitischen Königs Jerobeama, des Sohnes des Jos. Als Jahwe anfing, mit Hosea zu reden, sprach Jahwe zu Hosea, wohlan, heirate ein Hurenweib, dass du Hurenkinder bekommest. Denn nach Art einer Hure verlässt das Land Jahwe und folgt ihm nicht mehr nach. Da ging er hin und heiratete Gomer, die Tochter Diblems, die ward schwanger und gebar ihm einen Sohn. Da sprach Jahwe zu ihm, nenne ihn Jezreel. Denn nur noch eine kleine Weile, so will ich die Blutschuld von Jezreel an Jehus Familie heimsuchen und dem Königtum des Hauses Israel ein Ende machen, jenes Tags will ich den Bogen Israels in der Ebene Jezreel zerschmettern. Da wurde sie abermals schwanger und gebar eine Tochter. Da wies er ihn an, nenne sie, nicht geliebt. Denn ich will dem Hause Israel fortan keine Vaterliebe mehr erzeigen, dass ich ihnen volle Vergebung gewähren sollte. Dem Hause Juda aber will ich Vaterliebe erzeigen und ihnen Rettung schaffen durch Jahwe, ihren Gott, aber nicht will ich ihnen durch Bogen, noch durch Schwert, noch durch Kampf, noch durch Rosse und Reiter Rettung schaffen. Als sie nun nicht geliebt entwöhnt hatte, wurde sie wieder schwanger und gebar einen Sohn. Da sprach er, nenne ihn, nicht mein Volk. Denn ihr seid nicht mein Volk und ich gehöre nicht zu euch.